Geld her, Süße. Gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. Gib bitte dein Geld mir! Ich kauf dir was dafür. Kauf dir eine Tür, die in die Ewigkeit führt. Kauf dir einen Container voll Müll, den du im Gefrierfach deines Kühlschranks einsaugen kannst. Kauf dir, I wanna hold your hand. Händchen, Händel. Ein Schnellpaket von Herz kaufe ich dir. Plastikaufkleber, auf dem steht alles Lüge, alles Lüge, alles wahr, alles klar. Gib bitte dein Geld mir. Ich kauf dir was dafür. Eine Ampel, die immer grün ist. Ein Gesicht, das immer schön ist. Ein Gedicht, das immer blöd ist. Ja, schau her, ich kauf dir ein Meer zum Baden und drin warten und einen Wartesaal vor der Penner und einen stinkreichen Gönner und ein Haus vor der Liebe und eine Stadt vor der Gold. Hey, Baby, that's what I'm told. Bitte, dein Geld mir. Ich kauf dir ein buntes Tier dafür. Das kannst du mit Zucker füttern und dann darfst du verwittern und die falsche Spur wittern und die richtige Fährte genießen. Und deinen Kopf verschließen. Money is all I need. Come on, get up on your feet. Bitte mir dein Geld. Ich sag's keinem weiter. Ich bin ein Mann, der es nicht für sich behält. Bitte mir all dein Geld. Ich kauf dir was, was dir gefällt. Ich kauf dir ein Buch dafür. Ein Buch deines Lebens. Das gibt's in keinem Supermarkt. Ich kauf dir einen Mondscheinpark und einen Kuss von Jean d'Arc. Und dann wirst du stark. Hey Baby, gib mir all dein Geld. Vertrau'm.